Metternich nennt sich selbst den Kutscher Europas. Durch seine Kongresse, auf denen die Herrscher der vier verbündeten Mächte sich in den nächsten Jahren nach dem Wiener Kongress begegnen, lenkt er die Schicksale des Erdteils. Da treffen sich im März 1818 zu Aachen die alten Meister Metternich, Hardenberg, der Russe Nesselrode, die Engländer Castlereagh und Wellington, erneuern das Bündnis und besprechen Vorkehrungen für den Fall eines Umsturzes in Frankreich. Mitte Oktober 1820 vereinbart man in Troppau das Prinzip der Intervention, des Eingriffes in die Verhältnisse eines anderen Staates, wenn diese bedrohlichen Charakter annehmen. Nach einem Kongress im Jänner 1821 zu Laibach werfen österreichische Truppen eine Revolution in Neapel nieder. In Verona im Oktober 1822 aber beginnt England auszuspringen. Sein Premierminister Canning erkennt die Selbstständigkeit der im Aufstand befindlichen spanischen Provinzen an, lässt also das Prinzip der Intervention fallen, das durch Amerikas Monroe-Doktrin 1823, die jede europäische Einmischung in amerikanische Verhältnisse ablehnt, den Todesstoß erhält. Infolge des griechischen Befreiungskrieges geht die Freundschaft zwischen Österreich und Russland, den Hauptstützen der Legitimität, zugrunde. Bei der großen Erhebung der Griechen hat das Zarenreich den Aufruhr geschürt und im Londoner Vertrag mit Frankreich und England zusammen sich zu einem Eingriff gegen die Türken entschlossen. Es erklärt am 26. April 1828 der Pforte den Krieg, ohne allerdings rechte Erfolge zu erringen. Griechenland aber wird selbstständig und erhält in Otto von Bayern einen König. Die alte Staatsmännergeneration, mit der sich Metternich verstanden, stirbt rasch aus. Hardenberg 1821, Castlereagh 1822, Ludwig der 18. 1824 und endlich am 1. Dezember 1825 auch Alexander der 1. Sein Nachfolger, Zar Nikolaus der 1., ist misstrauisch gegen Österreich, aber preußenfreundlich, da er Prinzessin Charlotte von Preußen, die Tochter Friedrich Wilhelms des 3., geheiratet hat, da auch seine Schwestern Anna und Maria Paulowna mit preußischen Prinzen vermählt sind. Die nächste Erschütterung des friedlichen Vormärz Europa bringt 1830 die französische Julirevolution, die den Sturz der Bourbonen durch Louis Philippe, den Bürgerkönig aus der Linie der Orléans, herbeiführt. Zum Schutze der Legitimität denkt der Zar an eine Intervention. Er sucht Wien und Berlin zum Krieg zu bestimmen, aber nach der Belgischen Revolution, die zur Gründung des selbstständigen Belgien und zum selbstständigen Luxemburg führt, nach friedlichen Erklärungen der französischen Regierung stimmen Österreich, Russland und Preußen den Veränderungen zu. Am 4. Juni 1831 wird Herzog Leopold von Coburg belgischer König und Belgien wird in den Londoner Artikeln für unabhängig und neutral erklärt. Der Deutsche Bund, dem Luxemburg noch immer angehört, nahm eine schwächliche Haltung ein, obwohl der wallonische Teil Luxemburgs an Belgien abgetrennt wurde. Bundesexekutive gegen diesen Eingriff? Ja, wenn die Kosten vorher vergütet werden. Bei solcher Schmählichkeit gibt es keine energische Politik. Nach der Niederwerfung eines großen polnischen Aufstandes 1831 überfluten flüchtige Polen neben Paris die süddeutschen Städte, überall ein Ferment künftiger Revolutionen bildend. Damals wütet die Cholera unter den russischen Truppen. Neben Diebitsch und dem Großfürsten Konstantin sind ihr auch der Feldmarschall Gneisenau und sein Generalstabschef, der große Kriegstheoretiker Clausewitz, erlegen, die mit vier Korps zum Schutze der preußischen Grenze bereitstanden. Zar Nikolaus tritt Preußen gegenüber gerne bevormundend auf. Auf einer Tagung in München-Grätz, wo Nikolaus, der greise Kaiser Franz und der preußische Kronprinz zusammentreffen, wird die alte Freundschaft der Ostmächte erneuert. Das Deutschland außerhalb der beiden deutschen Großmächte aber kommt in den europäischen Fragen nicht zu Wort. Seit dem 5. November 1816 tagt der Deutsche Bundestag. Sein Vorsitzender ist der österreichische Graf Buol Schauenstein. Aufgrund der Kongressartikel haben sich die Gesandten der drei außerdeutschen Großmächte eingedrängt. Der Bund bringt eine Reichskriegsverfassung zustande, die nach der Schätzung von 1818 auf einer Bevölkerung von rund 30 Millionen Einwohnern beruht und 10 Armeekorps, darunter 3 österreichische, 3 preußische und ein bayerisches, vorsieht. Ein Oberbefehlshaber ist erst im Bedarfsfalle vorgesehen. Mainz wird Bundesfestung mit österreichisch-preußischer Besatzung. Die Tätigkeit des Bundestages kann keine Begeisterung wecken. Das Herz der Jugend gehört weiter dem Turnvater Jahn, so sonderbar dessen deutschtümelnde Art auch auftritt. In Jena gründen 11 Studenten am 12. Juni 1815 die Allgemeine Deutsche Burschenschaft mit der Losung Freiheit, Ehre, Vaterland, die sich eine demokratische Verfassung gibt und als Abzeichen nach der Farbe der Lützower Uniform das schwarz-rot-goldene Burschenband wählt. Bald erfassen sie die protestantischen Universitäten, die Stimmung wird rasch eine radikale, besonders bei dem Gießener Bund der Schwarzen. Die Unbedingten in Jena unter dem Privatdozenten Karl Vollen erklären den Tyrannenmord, Aufruhr und Verbrechen für erlaubt, wenn sie einem veredelten Volksleben gelten. Eine Völkerschlachtsfeier am 18. Oktober 1817, zugleich die 300-Jahr-Feier der Reformation, findet nach überschwänglichen Festreden auf der Wartburg einen radikalen Ausklang, wobei reaktionäre Schriften, darunter die des Staatsrechtslehrers Haller und des Schriftstellers Kotzebue, aber auch ein hessischer Zopf, ein österreichischer Korporalstock und ein preußischer Schnürleib verbrannt werden. Großherzog Karl August hält trotz einer Denunziation Kotzebues seine schützende Hand über die Studenten. Aber der russische Staatsrat Sturzer erklärt in einer Denkschrift Deutschland von einer Revolution bedroht und die Universitäten als Herde dieser Gefahr. Er fordert Unterdrückung der akademischen Privilegien, bürgerliche Gerichtsbarkeit für die Universitäten, feste Studienordnungen und Ernennung von Professoren. In dieser gespannten Lage wird Kotzebue wegen seiner unsittlichen Schriften und Verhöhnung der deutschen Burschenschaften am 23. März 1819 von dem Studenten Karl Sand in Mannheim ermordet.